Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 630. Jetzt ist fast 613 gesagt. Nein, 630. 13. Keine Angst. So heißt der Titel. 13. Keine Angst. So. Mega kompliziert. Ja, Wahnsinn. Und die Sendung wird heute etwas kürzer werden. Zwei Gründe. Ich habe mal wieder in der Rios Wochensicht viel zu viel gequatscht. Zweitens, hier ist ein Backofen. Drittens, sind also jetzt drei Punkte, nicht nur zwei Punkte. Wenige Themen, ja, und ja, ich könnte jetzt noch ein paar dazu erfinden, muss ich aber nicht. Das sind schon Gründe genug. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es kürzer wird. Es sei denn, es ist so wie immer und ich quatsch mich ins, ja, ins, ich sag mal, ins, in, was weiß ich, wie man das sagt. Ich sage ja, es ist viel zu heiß hier, ja. Und deswegen, ja, muss ich mich ranhalten, damit ich überhaupt noch was Vernünftiges zustande bringe. Hier, unglaublich. Google verklagt Sonos wegen dem Smart Speaker mit Voice Control Funktion. Sonos hat sich ja auch in der letzten Zeit nicht gerade sehr kooperativ gezeigt und hat Rundumschläge gegen die Mitbewerber geführt. Soweit ich weiß, auch gegen Google. Und Google lässt sich das jetzt nicht gefallen und schlägt zurück und hat einige Gerichtsverfahren jetzt gegen Sonos in die Wege geleitet. Tja. Ich sag mal, wer dem Großen auf die Füße tritt, und das ist ja auch irgendwie schon Volkssport geworden, ja, jeder kleine Patenttroll klagt mittlerweile gegen Google und Apple und gegen andere Größen der Industrie und versuchen hier irgendwie Kohle rauszuziehen. Aber der muss sich halt auch nicht wundern, wenn dann eben so ein großer Multi mal die Schnauze voll hat und dagegen klagt. Ja. Wie das ausgeht, das kann ich ehrlich gesagt kaum beurteilen. Allerdings mit dem Assistant, denke ich, wird hier Google sicherlich schon einiges an Patenten halten. Also von daher wird es spannend werden für Sonos, was dann letztendlich die Gerichte und vor allem wo, welche Gerichte das entscheiden werden. Damit müssen eben jetzt hier diese Firmen leben. Google musste auch mal eine Funktion entfernen, weil Sonos geklagt hatte. Und da hat Sonos gewonnen. Jetzt kann es durchaus sein, dass eben letztendlich die Voice Control Technologie von den Sonos-Geräten verschwinden muss, weil das ist wiederum eine Sache, wo Google etliche Patente hält. Und ja, so geht es jetzt Schlag auf Schlag. Ich weiß auch nicht, was Sonos Idee damals war, was die sich vorstellen, ob die da Marktanteile haben wollen. Ich hätte ein guter Vorschlag für Sonos, um Marktanteile zu bekommen. Baut endlich mal Geräte, die man sich auch kaufen kann, die man sich auch leisten kann, dann klappt das vielleicht auch, ja, und nicht so überteuernden Kram anbieten, der übrigens auch damit nichts kompatibel ist. Also das finde ich dann, wäre sehr viel eher von Erfolg gekrönt, als dann hier versuchen, die erfolgreichen Mitbewerber, nämlich die Geräte, die man sich auch kaufen kann, hier anzugehen, um da dann zu hoffen, dass dann mehr Leute ein überteuertes Gerät kaufen würden. Also ich kann mir das nicht vorstellen, ja. Lieber verbinde ich mein Gerät wieder mit Bluetooth an ein Google oder Echo-Gerät, das sehr viel günstiger ist und pfeift dann lieber auf den ganzen Kram, ja, als dass ich mir ein Sonos-Gerät hole, das einfach vom Preis her jeder Beschreibung spottet. Ja, unglaublich. Und ich meine, ich weiß, dass viele Leute mit, man nennt die, glaube ich, Audiophile, aber ich mag den Begriff eigentlich nicht ganz so sehr, weil jemand, der ein Gehör für Musik hat, der definiert sich nicht dadurch, was für ein Gerät er hat zum Anhören von der Musik, sondern eher über andere Dinge. Aber egal, wie auch immer, die Hardcore-Leute, die werden sowohl über die Google als auch über die Echo und auch über die Sonos-Lautsprecher die Nase rümpfen. Denn allein schon von der Physik her kann so ein Sonos nicht mithalten mit 1000 Euro teuren Lautsprecherboxen, die ja in Handarbeit gefertigt werden und optimal eingerichtet werden müssen in der Wohnung. Ja. Aber deswegen ist die Zielgruppe sowohl bei Sonos als auch bei den Google-Lautsprechern, bei den Echo-Lautsprechern eigentlich die Leute, die einfach nur Musik hören wollen, komfortabel und sich darüber keine Gedanken machen müssen. Okay, Android 13, da könnt ihr euch ja schon vorstellen, wieso der Titel heute 13 keine Angst heißt. Ja. Android 13 wird kommen. Und zwar wahrscheinlich nächsten Monat schon. Und wenn ich da mal auf den Kalender gucke, dann denke ich, ich habe erst gedacht, was schon nächsten Monat? Wahnsinn, das ist ja irre, wieso bringen die das so früh? Und dann gucke ich, es ist ja schon August. Das heißt, nächsten Monat, September, boah, da wundert es mich eigentlich nicht. Ja. Ich meine, dass Ende September, Anfang Oktober eben dieses Android 13 durchaus erscheinen kann. Und so wird es wohl auch passieren. Sehr frustrierend ist das, weil mein Gerät hier, das OnePlus Nord 2, bei dem zwei Major Updates versprochen wurden, noch bei Android 11 rumhängt. Bis zum heutigen Tag kein Android 12 drauf ist. Naja, ich weiß noch nicht genau, wie ich das jetzt ausdrücken soll, aber ich warte noch einen Moment, weil über OnePlus kommt noch eine andere Meldung betreff Android 13. Dann warten wir mal ab. Ich halte mal meine Wutausbrüche noch zurück bis zu dem Thema. Ja, genau, und dann werden wir sehen. Also Android 13 jedenfalls erwartet wird diesen Monat, nächsten Monat im September schon. Und wir werden gespannt sein, wer es dann nicht bekommt. Genau, weil ehrlich gesagt, es ist ja mittlerweile schon nicht mehr wichtig, wann ein Update rauskommt, sondern nur noch wer, welches Gerät es wann bekommen wird. Das ist wirklich frustrierend. Und naja, spricht ja eigentlich wieder für ein Google-Gerät. Ne? Oder für ein Samsung. Das müssen wir später auch noch hören. Samsung hat auch noch was anderes. Letzte Woche habe ich schon in den News was darüber gelesen. Jetzt wird es auch konkreter. Samsung hat einen neuen Repair-Mode, um die privaten Daten, wie zum Beispiel Fotos und so weiter, während der Reparatur sicher geheim zu halten. Ja. Das heißt, dass die Leute in der Werkstatt, in der Reparaturwerkstatt, dann eben auch nicht an diese Fotos und so herankommen. Weiß nicht, ob es euch bewusst ist, dass wenn ihr ein Gerät zur Reparatur gibt, dass normalerweise diese Reparaturwerkstätten Zugang haben zu den gespeicherten Daten. Also Fotos, Videos und so weiter. Und es ist nicht das erste Mal, dass von solchen Reparaturwerkstätten Inhalte geleakt werden. Ja, da gab es auch schon mal von anderen, in anderen Bereichen, ich glaube Spielekonsolen oder ähnliches, ja, gab es auch schon mal solche Vorfälle. Also die Daten sind dort nicht sicher. Ja. Und deswegen hat Samsung jetzt diesen Repair-Mode entwickelt. Ja. Und den kann man finden bei Settings, Battery und Device and Care. Battery and Device Care und dort ist dann eine Funktion Repair Mode. Ja. Dann wird ein Reboot gestartet und dann wird der Zugang zu allen persönlichen Daten wie Fotos, Nachrichten und Accounts gesperrt, geblockt. Und die Mitarbeiter von diesen Reparaturwerkstätten, die sind beschränkt auf die vorinstallierten normalen Apps, ja, und eben diese privaten Daten sind dort abgesichert. Nachdem das Gerät dann repariert ist und wieder zurückkommt, kann man dann eben diesen Repair-Modus wieder mit einem Fingerabdruck beziehungsweise einem PIN-Code oder einem Pattern entsperren und dann eben wieder auf diese Daten zugreifen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sicher sind diese Daten tatsächlich? Da muss ich natürlich noch verweisen darauf, dass das eine relativ neue Funktion ist und man das erst nochmal mit Audits abklären muss. Natürlich ist die Voraussetzung dafür, dass irgendwie die Daten natürlich verschlüsselt abgespeichert sind auf dem Smartphone. Eigentlich ist es auch Standard heutzutage auf den Android-Geräten. Von daher ist eben nur noch die Frage, wie der Zugang quasi abgeriegelt wird, so dass man eben nicht sich hier dass man nicht quasi über die Shell, über die ADB-Shell Zugriff erlangen kann auf das Gerät. Denn das ist ja die große Frage. Ich bin zwar der Meinung, dass es schon einigermaßen sicher gehen muss, nur man muss wissen, dass diese Reparaturwerkstätten auch die niedrigste Systemebene angreifen können und von daher bleibt eben noch diese Frage vorhanden, ja? Oder bleibt diese Frage noch offen, ob das dann letztendlich wirklich eine sichere Möglichkeit ist oder nicht. Die Idee ist jedenfalls sehr, sehr gut. Es ist die Frage, wie sich das jetzt unterscheidet davon von dem gesperrten Smartphone. Ich meine, wenn ich jetzt ein Gerät sperre, ja, und gebe der Reparaturfirma eben nicht die Zugangsdaten, kein PIN-Code oder ähnliches, dann müsste ja im Prinzip auch hier kein Zugriff möglich sein, denn wenn die Daten verschlüsselt abgelegt sind, dann gibt es ja nur nach dem Einloggen mit einem PIN-Code beispielsweise Zugriff auf dieses Smartphone. Und ja, fertig soweit. Ne? Da müssten die, um eben hier an dem Gerät was zu machen, die Daten zurücksetzen und also die auf Werkseinstellungen zurücksetzen und dann wären die Daten gelöscht. So sollte es normalerweise sein. Mit diesem Repair-Mode soll wohl verhindert werden, dass man eben die Daten löschen muss als Reparaturwerkstatt. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich so sicher ist wie, naja, der normale Weg. Keine Ahnung. Also ihr seht, es sind ein paar Fragen offen. Wenn die Daten sicher sind, wenn man sich nicht einloggt, und das heißt es ja, wären sie, weil ja so standardmäßig beim Android-Gerät die Daten verschlüsselt abgelegt werden, ja, dann müsste es eigentlich auch sicher sein, wenn man das Gerät zur Reparatur schickt, ohne dass man den Account herausgibt, den eigenen. Fertig, dann muss das in die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, damit sind die Daten gelöscht und damit ist alles gut. Oder die Daten sind eben nicht verschlüsselt abgelegt, dann würde es auch nichts bringen, den Zugang zu verhindern, denn dann könnte man quasi über den Zugang von einem anderen Gerät über die ADB-Shell unter Umständen auf die Daten zugreifen. Also sehr, sehr, sehr seltsam. Ja. Ich denke, die Leute bei XDA zum Beispiel werden sich damit mit dem Thema besonders auseinandersetzen, werden dann früher oder später noch hier ihr Senf dazugeben, was denn nun los ist. Apple macht auch jetzt ernst mit den mit dem Verzicht auf Passwörtern. Google, Microsoft, alle wollen die Passwörter abschaffen. Es wird auch jetzt langsam Zeit. Der Weg ist sehr, sehr fraglich, wie das gehen soll. Ja, YubiKey, am Anfang des Jahres habe ich mir schon einen YubiKey zugelegt oder Ende des letzten Jahres. Und das sollte ja eigentlich mal die Zukunft sein. Jetzt wird dieser FIDO-Standard wohl eher auf die Clouds von großen Anbietern wandern. Auch das ist natürlich sehr, sehr fraglich, was da los ist. Dann hieß es, nein, die Private Keys bleiben nur auf den lokalen Geräten. Da hat man eben das Wort von den Firmen, muss man auch mal akzeptieren, okay. Nur ehrlich gesagt, mir wäre es lieber, wenn ich einen externen Hardware-Key hätte, wie eben den YubiKey, der auch keine Verbindung zu dem Smartphone direkt hat, sondern dass ich eben diesen Key physisch bei mir habe, und wer diesen Key nicht hat, der kann nichts machen damit. Ja, das wäre mir lieber. Ansonsten ist der Key eben der YubiKey mein Smartphone, aber da ist ja auch gleichzeitig, wird ja auch die Benutzung da gemacht, und da seht ihr nämlich schon, ein Konzept wird dann aufgeweicht, nämlich dass der Key getrennt ist von den Geräten, dass selbst wenn man die volle Kontrolle über dieses Gerät hat, ohne den Key ist es nicht möglich, bestimmte Funktionen zu nutzen oder sich zum Beispiel in Webseiten einzuloggen, ja, die mit dem YubiKey geschützt sind. Da kann der Angreifer Kontrolle über alle Geräte haben, solange er nicht meinen Key hat. Mein YubiKey wird das nix. Ja. Und hier ist halt die Sache, wenn jetzt das Smartphone der Key ist, sozusagen, da soll also der Private Key gespeichert sein. Und dann hat ein Angreifer, der vollen Zugang, vollen Kontrolle über ein Key, zum Beispiel über das Smartphone hat, hat dann eben auch den Key. Das ist eine schwierige Entscheidung meiner Meinung nach. Ich kann natürlich auf der anderen Seite schon nachvollziehen, warum die Firmen diesen Weg jetzt gehen wollen, weil es offenbar den Menschen zu viel Stress war, ein eigener YubiKey da zu benutzen. Den gibt es schon Ewigkeiten, das hat sich nicht durchgesetzt. Ja, nur wenige Seiten unterstützen das. Und zum Glück wichtige Seiten wie Google beispielsweise unterstützen den YubiKey direkt oder Twitter beispielsweise. Aber die Mehrheit der Seiten haben höchstens eine OTP-Sicherung. Das heißt, zusätzlich zum Passwort braucht man noch einen OTP-Zugang. Aber auch da muss man wieder sagen, auch die Sache bei Google, ne? mit dem YubiKey, das ist nur eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Aber Entschuldigung, das ist nicht die Zukunft, die ich mir gewünscht habe. Eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, dass ich dafür dann nochmal ein YubiKey brauche. Ja, kein Wunder, dass es keiner macht. Dann braucht man ja das Passwort und den YubiKey. Nee. Ich möchte gern hier mit meinem YubiKey Zugang halten. Fertig. Ja, klar. Die Verantwortung ist, wer den YubiKey hat, hat Zugang zu allem. Okay, gut. Ist so. Kann man sagen, denn so ist es auch mit der Wohnung. Ne? Also, wer mal einen Schlüssel hat, kann da rein. So. Das ist nun so, mit diesem Risiko sind wir offenbar bereit zu leben. Ja? Aber nicht mit dem Risiko eines physischen Keys. Da braucht man noch ein Passwort. Stellt euch mal vor, ich möchte abends in die Wohnung reinkommen. Ja? Mit gearbeitet komme ich in die Wohnung. Ja? Dreht dann meinen Schlüssel rum und dann muss ich noch, noch ein Passwort an der Tür eingeben, damit ich in die Wohnung kann. Ja. Hallo, was mache ich, wenn ich voll gesoffen bin? Ja. Ja, kann bei mir nicht passieren, aber trotzdem, ja. Versteht ihr? Also, die Sache ist, wir akzeptieren hier in der virtuellen Welt Dinge, die wir in der realen Welt niemals akzeptieren würden, weil sie eben zu kompliziert sind. Und da kann ich schon nachvollziehen, dass manche Menschen eben das sagen, nö, mache ich nicht. Das ist mir zu kompliziert, habe ich keinen Bock drauf, fertig. Ja. Und deswegen ist man wohl den Weg gegangen, den jetzt auch Apple einschlägt und auch Google schon eingeschlagen hat, denn man speichert quasi den FIDO-Zugangskey auf dem Smartphone. Wie das genau wird, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Denn es drängen sich da natürlich ein paar Fragen auf. Jetzt ist ja, wie gesagt, der Google-Account auch nur mit diesem Key als Zwei-Faktor-Authentifizierung zu sehen und eben nicht als normales Einloggen. Ja, gleich, wenn ich den Netcast hier hochladen muss, muss ich wieder meine verschlüsselte Partition einklinken, dann muss ich meinen Passwortmanager starten, dann muss ich das Passwort übertragen in den Browser und dann wird noch zusätzlich nach einem Zwei-Faktor-Authentifizierungs-YubiKey gefragt, den ich dann einstecken muss. Ja, und dann muss ich sogar noch physisch draufdrücken auf den YubiKey. Wunderbar. Aber wisst ihr, ich würde einfach nur gern meinen Key reinstecken, dann mache ich die Seite auf und alles funktioniert. Ja, so müsste das eigentlich sein. Und das wäre dann auch noch sicherer als das, was jetzt vorgeschlagen wird, nämlich, dass man einfach nur das Smartphone hat. Bedenklich, ne? Tja. Gut, wie auch immer, wir werden sehen. Jedenfalls, ich bin schon froh, dass sich irgendetwas tut, denn das Ende der Passwörter, und hier möchte ich nochmal sagen, das Ende der Passwörter und nicht die zusätzliche Einführung einer Zwei-Faktor-Authentifizierung ist die Zukunft. So, Oxygen OS 13. Dabei wären wir jetzt bei OnePlus, Android 13 und der Oberfläche Oxygen. Jetzt bin ich mal ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Ja, Moment, ich hole mir noch was zu futtern. Das ist gut für meine Nerven. Ja, Sekündchen. Du habt ja gedacht, ich mache jetzt Witze. Nö. Habe ich das wirklich gemacht? Ja. Ihr wisst gar nicht. Also Kartoffelchips und Schokolade können richtig Wunder wirken für die Nerven, ja. Ja, also. Muss sein, denn Leute, Oxygen OS 13 ist angekündigt. Hat ja gesagt, so back to the roots, also soll so ein bisschen mehr dann aussehen wie Stock Android. Es war glatt gelogen, Leute. Oxygen OS 13 sieht, naja, irgendwie anders aus, aber nicht wie Stock Android. Und dennoch finde ich das sogar okay. Also mal davon abgesehen, dass es eine glatte Lüge war mit dem Back to the Roots, aber egal. Ich finde, es sieht schön aus und ich würde es gern nutzen. Ja. Aber das Problem ist, dass dieses Update ein bisschen hinten dran ist. Habe ja schon gesagt, mein OnePlus Nord 2 hat noch nicht mal Android 12 bekommen. Oxygen OS 13 beinhaltet Android 13 und soll auf einige Geräte kommen. Ja, das OnePlus Nord 2 ist auch dabei. OnePlus Nord 2T, Nord CE, Nord CE 2, OnePlus Nord CE 2 Lite und ab OnePlus 8 soll ebenfalls die Flaggschiff-Modelle dieses System bekommen. Alles okay soweit? Nee, eben nicht. Ich frage mich langsam, was das überhaupt soll. Das OnePlus Nord 2 hat schon laut der Ankündigung, müsste schon Ewigkeiten, monatelang schon, Android 12 haben. Hat's aber nicht. Was ist hier nur los? Das Update-Chaos nimmt weiter seinen Lauf und naja, weil ich jetzt hier so schön Chips und Schokolade esse, ja, lasse ich es jetzt einfach mal damit bewenden und frage mich, was später des Jahres dann tatsächlich kommt für das OnePlus Nord 2. Kommt dann Android 12? Wird Android 12 übersprungen? Kommt Android 13? Also ich bin ratlos. Ich kann momentan nur sagen, Leute, kauft ja kein OnePlus, wenn ihr irgendwelche sicheren Updates haben wollt. Denn momentan ist hier totales Chaos ausgebrochen. Ihr wisst ja, OnePlus ist auch nicht mehr OnePlus, sondern OnePlus ist jetzt voll und ganz Oppo und ich glaube, man kann jetzt endgültig sagen, das merkt man in allen Ecken und Enden, auch wenn man das Oxygen OS 13 Design sieht, ist klar, OnePlus gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch Oppo. Und offenbar haben die Leute, die bei Oppo für die Updates verantwortlich sind, die gleiche Feststellung getroffen. OnePlus gibt's nicht mehr. Was sollen wir updaten? OnePlus was? Yo, also, seht ihr, ich bin ganz ruhig geblieben. Dank Chips und Co. geht es doch. So, jetzt machen wir mal die Chips hier weg, denn beim nächsten Thema brauche ich die nicht mehr. Aber vielleicht brauchen die Leute, die sich ein Google Pixel 6a gekauft haben, jetzt ein paar Chips und Schokolade. Denn das Google Pixel 7 kommt im Mitte Oktober. Und das Teil wird einen neuen Prozessor drin haben, den Tensor 2 Chip. Und wird dann natürlich die alte 6er Serie, sagen wir mal, ablösen. Ja, eure Telefone gehen nicht kaputt, aber ihr habt dann eben ein altes Gerät, ja, und das neue kann schon einiges mehr. Der neue Prozessor wird deutlich schneller sein. Jedenfalls hoffen das alle, weil der alte Prozessor war jetzt nicht unbedingt der Mega-Hammer, ja, sondern eher, so hat gerade so mitgehalten mit den anderen, aber schlecht war er nicht. Und der Tensor 2, das der zweite Google entwickelte Prozessor, der da wird halt erwartet, dass er deutlich besser wird. Ja. Vom Bildschirm wird sich jetzt nicht ganz so viel ändern. 50 Megapixel Ultra Large Bottom Main Kamera Periscope. Ja, soll sie haben. Und das ist ja auch okay. Sehr schön. Also, man kann hier nichts sagen. Die Kameras werden wieder sehr gut sein. Aber ich denke, dass es hier ein deutlicher Leistungsschub geben wird zu den 6er Modellen. Natürlich vor allem zum 6a. Ich denke, das ist sehr, sehr hart gewesen, dass jetzt schon das neue, es wird sehr hart werden, dass jetzt schon das neue angekündigt ist und im Oktober kommen soll. Während jetzt gerade mal das 6a rauskam, es war ja, glaube ich, mit Verspätung geplant, war das so nicht. Aber das ist schon ein harter Tobak, finde ich. Ich würde mir jetzt wirklich in den Hintern beißen, wenn ich das Google Pixel 6a gekauft hätte. Denn, jetzt kommt das neue Modell raus, sozusagen. Richtig übelst, meiner Meinung nach. Wo ihr Chips und Schokolade holen könnt, wisst ihr, ne, bei dem Händler eures Vertrauens. Also deckt euch ein, es werden harte Zeiten kommen, vor allem auch, wenn ihr ein Tablet gekauft habt. habt ihr es ja offensichtlich gebraucht, das heißt, das ist in Ordnung, aber ihr müsst jetzt damit leben, dass der Markt sagt, ihr seid nicht Mainstream. Und manche können ganz gut damit leben. Also ich kann gut damit leben. Denn niemand kauft mehr Tablets. Ende. Ja. Der Tablet-Hype ist vorbei. Ihr wisst ja, so momentan sprießen die Tablets aus allen Ecken und Enden, weil in der Corona-Pandemie-Phase, die ist immer noch da, aber offenbar interessiert es die Leute nicht mehr gut. Deswegen interessiert es die Leute auch nicht mehr, dass sie vielleicht ein komfortables Gerät brauchen, um daheim gemütlich zu surfen. Ja, keine Ahnung, weiß nicht, was man jetzt stattdessen macht. Geht man jetzt, jetzt ist man wieder draußen, da hat man sowieso nur das Handy, da braucht man kein Tablet. Ja, so denke ich, ist das wohl gemünzt. PC-Markt ist ja auch schon, hat ja auch schon ein paar Probleme jetzt, aber die Tablets, die trifft es jetzt besonders hart. Auslieferungen sind komplett eingebrochen. Und zwar massiv im Quartal 4 2020 waren die bei einem Zuwachs von 50% gegenüber zum Vorjahr. Und jetzt sind die auf minus 11,5% gefallen im Jahr, hier im Quartal 2 2022. Aua! Aua! Damit ist es klar, dass die Tablets in der Nachfrage absolut abgerutscht sind. Und es war abzusehen. Es war wirklich abzusehen. Auch dass die PC-Verkäufe jetzt so massiv einbrechen werden. Auch das ist abzusehen. Wenn jetzt wieder mehr Leute statt Homeoffice lieber sich mit den Kollegen zusammen Corona-Partys in der Firma feiern, dann wird das eben auch sich wieder massiv auswirken. Die Leute werden auch keine PCs dann mehr kaufen. Natürlich, zur Not hätten sie auch schon einen, ja, die sie extra für den Homeoffice gekauft haben. Ich hoffe, euer Chef, eure Firma ist wenigstens so vernünftig und lässt das Homeoffice, und zwar für immer, aus Umweltschutzgründen. Für dem Klima tut es gut, wenn man nicht unnötig durch die Weltgeschichte fahren muss für Arbeiten, die man auch von daheim aus erledigen kann. Es gehört eigentlich verboten. Und die Firmen gehörten zur Verantwortung gezogen, die das machen. Aber okay, ne, was soll's? Vernunft siegt halt nur dann, wenn auch das durchgesetzt werden kann. Und das hängt dann nun eben bei den Firmen, und manche antiquierten Dinosaurier verlangen halt, dass die Mitarbeiter anwesend sind. Ja. Für was auch immer zu machen haben, die besser zusammenzuscheißen oder so. Ne? Genau. Wie auch immer, das nützt alles den Tablets nix, die sind davon offenbar jetzt stark betroffen. Homeoffice war ja eh nicht so die große Sache bei den Tablets, der Grund, denke ich, da waren eher die PCs gefragt, sondern eben, wie ich schon gesagt habe, weil wenn die Leute drin sind und da auf dem Handy im Internet surfen wollen, viele haben ja keinen Computer mehr, dann ist es halt auch eine miese Geschichte auf dem kleinen Display, wenn man daheim ist. Und da hat man natürlich schon den Gedanken, hey, warum schon mir einfach ein Tablet, dann kann ich das viel komfortabler machen. Ne? Ja, jetzt ist man eben sowieso wieder nicht daheim und naja, ein Tablet will man nicht überall mit hinschleppen, also nimmt man doch wieder das Smartphone, dann geht's halt doch wieder. Und tja, die Tablets, die sind jetzt eben nicht mehr gefragt. Wahnsinn. Übrigens, die Tablet-Verkäufe, da trifft's besonders hart zwei Firmen, drei Firmen sogar, ja. Einmal Apple mit 14,7%, dann Lenovo mit 25,1% und Huawei mit 25,9%. Das ist schon heftig. Klar ist, dass das Niveau natürlich bei den Firmen ganz, ganz unterschiedlich sind. Also wenn man das dann in Zahlen sieht, dann muss man sagen, ist auf jeden Fall hier die von den Stückzahlen her am stärksten Apple betroffen natürlich. Klar, die haben 14.185 Tablets verkauft im Quartal 2 2021 und 12.102 im Quartal 2022. Das ist eben deutlich weniger. Und ich meine, die iPads sind ja die am meisten verkauften Tablets. Und auch wenn die eben so einen starken Rücklauf haben, dann ist es natürlich ziemlich übel. Also von den Stückzahlen her haben die halt die deutlich meisten Stückzahlen, also knapp 2000 Einheiten weniger verkauft, und zum Beispiel bei Huawei ist es nicht mal 1000 Einheiten weniger, trotzdem sind es eben 25,9%. Also so muss man das auch sehen. Insgesamt gibt es einen Einbruch, wenn man alles rechnet, 10,9% minus. Amazon war der einzige von den Großen, die noch ein Plus gemacht haben mit 6,3%. Also die Fire TV Tablets, die Fire Tablets, die scheinen hier davon erstmal nicht betroffen zu sein. Das wundert mich aber auch nicht, denn es war ja dieser Prime Day und da haben die ja diese Tablets rausgehauen für ein Apple und ein Ei. Ja, also wirklich super billig. Da konnte man sagen, ah ja, das packe ich auch nochmal mit dazu. Keine Ahnung, ob ich es brauche, aber ich hab's dann halt mal hier. Ne? So, also so günstig waren die Dinger. Ne? Und deswegen kann ich das schon verstehen, hier die 6,3% plus im Quartal 2022. Mal sehen, wie das nächste Quartal aussieht. Ich glaube, das sieht dann auch für die Fire-Tablets ziemlich übelst aus. Ja. Okay, so, Chromebooks, noch schlimmer. Bei den Chromebooks gibt's einen Einbruch von 57,4%. Also statt 12.086 Modelle wurden nur 5.151 verkauft. Der Wahnsinn. Auch hier ist natürlich genau dasselbe Grund wie eben auch bei den Tablets der Fall. Und der PC-Markt ist ebenfalls schon mal eingebrochen. Das wird noch stärker werden, noch viel stärker werden in den nächsten Quartalen, weil jetzt auch noch die Leute, die ja schon einen PC fürs Homeoffice gekauft haben, auch wenn viele vernünftige Firmen weiterhin Homeoffice ermöglichen, die Leute haben jetzt aber schon einen PC und die brauchen dann eben auch keinen mehr. Und das wird sich dann auch nochmal niederschlagen. 13,6% Einbruch bei den PCs. Also ihr seht, heftig. Ja, heftig, heftig. Es mag übrigens auch noch andere Gründe geben, das muss man ja auch mal sagen. Momentan ist die Lage halt auch nicht ganz so rosig. Ja, das macht, ich weiß zwar nicht, ob das jetzt groß weltweit sich bemerkbar macht, weil die Zahlen, die ich jetzt genannt habe, das waren alles weltweit orientierte Zahlen. Aber dennoch natürlich, klar, wenn hier in Europa die Leute Angst haben, ja, und was wird das mit den Gaspreisen, was wird das mit den Strompreisen, dann wird man hier natürlich auch erstmal sich zurückhalten mit Käufen. Sind ja nicht alle so wahnsinnig wie ich, ne? ich denke, das wird vielleicht auch noch eine kleine Rolle mit reinspielen. Und die Hersteller werden da mal sich noch umgucken, was sie da machen. Vor allem war ja jetzt dieser Trend zu, jeder hat ein neues Tablet kreiert, neue Tablet gemacht. Einige Modelle sind noch nicht mal auf dem Markt. Oh, da Realme wird zum Beispiel noch ziemlich hart treffen, würde ich sagen, ein neues Tablet auf den Markt zu bringen, wenn gerade ein Einbruch bei Tablet-Nachfrage besteht. Eieiei. Ja, so, während ich mit OnePlus schon Chips und Schokolade fressen muss, ja, und die Google-Leute auf ein Zahnfleisch gehen, weil jetzt nachdem sie sich ein neues Handy gekauft haben, schon das Nachfolgermodell kommt. Bei Android 13 ist einer offenbar der schnellste. Und es ist nicht Google. Es ist Samsung. In der ersten One UI 5.0 Beta ist nämlich Android 13 schon mit integriert und damit ist natürlich das Galaxy S22 das erste Smartphone, das groß angelegt eben dieses Android 13 installieren kann. Wie gesagt, noch Beta, das ist aber hier sehr vielversprechend, dass es eigentlich, ich erwarte, dass es sofort bei Erscheinen auch auf dem Galaxy dann verfügbar ist, auf dem Galaxy S22. So war das auch schon mal, und zwar 2 Tage sogar vor Google, die finale Version. Also Samsung ist bei seinen Top-Modellen, da muss man ganz klar sagen, wirklich ganz weit vorne mit dabei. Eine riesige Liste von Änderungen in dem One UI 5.0 mit Android 13 ist hier in dem Posting, das ich verlinkt habe, mit drin. Da könnt ihr euch mal durchgucken. Ich gehe jetzt gar nicht weiter darauf ein, weil das ist eine ellenlange Liste. Es gibt halt sehr, sehr viele Neuigkeiten, Veränderungen wegen der Oberfläche und eben auch wegen Android 13. Da wird etliches anders werden in Zukunft. Genau. Also, meine Güte, wenn Samsung nicht so teuer wären bei den Flaggschiff-Modellen, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich auf Samsung gehen, aber das ist ja jenseits von Gut und Böse. Und das habe ich mir ja versprochen, dass ich so viel Kohle für ein Smartphone immer ausgebe. Und naja, ich werde mal schauen, wie meine Strategie jetzt in Zukunft aussieht. Also wenn es so weitergeht, werde ich wohl das OnePlus 5G schon nächstes Jahr, also bis spätestens Mitte des Jahres, durch ein anderes Modell ersetzen und wird das dann wieder mal als MP3-Player benutzen. Mein Honor View 20 ist ja als GPS-Navigationsgerät im Einsatz, übrigens optimal. Ja, das ist halt fast immer offline. Das wird halt eben offline genutzt für Geocaching und Navigation. Und immer nur kurz online, von daher ist das Sicherheitsrisiko einigermaßen überschaubar, weil das bekommt ja keine Updates mehr. Ne? Ja, und bei dem OnePlus muss man mal schauen. Ich habe da schon so langsam meine Lust dran verloren und ich werde jetzt nochmal abwarten natürlich. Aber wenn sich da nicht massiv was tut, und ehrlich gesagt, das erwarte ich nicht, dann werde ich schon Anfang nächsten Jahres ein neues Modell holen. Und ich bin momentan versucht, einen absoluten Billigheimer aus China zu nehmen. So ein Ulefone, Umidigi oder sowas. Ja, so ein Rugged Phone auf jeden Fall. Da erwarte ich auch gar keine Updates groß. Ne? Wenn ich dann ja Sicherheitsupdates bekomme, ist das schon okay. Ja, weil bei dem Preis, eben wie gesagt, kann man jedes Jahr ein neues kaufen. Ist nicht optimal für die Umwelt, ist mir schon klar, aber das ist einfach auch ein Kosten-Nutzen-Faktor. Das ist mir zu unsicher. Geräte zu kaufen, die dann eben keine Updates bekommen. Geräte zu kaufen, bei denen eben wie zum Beispiel bei Samsung die Updates momentan sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut kommen. Mal davon abgesehen, dass mir die One UI von Samsung überhaupt nicht gefällt. Also Katastrophe. Deswegen gebe ich kein 1200, 1300 Euro aus. Ja. Und die anderen Modelle übrigens, die kleineren Modelle, die nicht Flaggschiff-Modelle, also außerhalb der S22 oder S, was auch immer, Galaxy-Reihe, bei denen sieht es nicht so rosig aus mit den Updates. Also die Low-End- und Mid-Range-Geräte, da wartet man genauso auf die Updates wie hier OnePlus oder sonstigen Sachen. Also das ist einfach hier eine mehrspurige Strategie, die Samsung da fährt. Ist vielleicht nachzuvollziehen, aber nützt mir halt im Endeffekt nichts, weil ich zahle eben keine 1200 Euro für ein Gerät, nur wegen den Updates. Fairphone ist auch ist draußen eigentlich aus der Überlegung verschiedene Sachen, die sich jetzt eben gezeigt haben und außerdem natürlich, klar, der Prozessor ist jetzt schon wieder hoffnungslos veraltet. Vielleicht, wenn Fairphone 5 rauskommt nächstes Jahr, ja, dann können wir vielleicht drüber sprechen. Aber natürlich werde ich jetzt kein Fairphone 4 mehr holen mit diesem Prozessor. Da ist ja ein Ulefone für 299 ist ja, wesentlich performanter als das Teil. Okay, vergessen wir das. Es gibt wieder eine unendliche Diskussion. Lieber was anderes, und zwar, weil wir schon eben von Low-End und so weiter gesprochen haben. Wenn ich euch sagen würde, dass es ein Gerät gibt mit einem Unisoc T310 Chipsatz mit 2 oder 3 GB RAM, gibt also zwei Versionen, könnt ihr wählen, entweder 2 GB oder 3 GB RAM. Ja, Hauptspeicher, ihr habt es richtig gehört. 32 GB interner Storage, wenigstens noch Micro-SD-Karten Slot, ja. Und ich würde euch sagen, das kann man kaufen. Dann würdet ihr denken, okay, was war in diesen Kartoffelchips, was Rio gerade gegessen hat, ja. Ja, das ist deswegen so, weil dieses Gerät ist eben kein Smartphone, sondern es ist eine Android-Retro-Spielekonsole. Retroid Pocket 3 nennt sie sich. Und mit diesen technischen Daten, die ich euch eben gesagt habe, einen 4,7 Zoll Screen, was ja extrem klein ist, muss man sagen. Ne? Auflösung von 1334x750 Bildpunkte ist da auch dann nicht schlimm, weil mit dieser Größe braucht man auch nicht mehr Auflösung. Ja. Ist er aber dennoch als Handheld-Konsole, ja, so als Gegenstück, sagen wir mal, zur Nintendo Switch vielleicht oder 3DS oder sowas, ist es eigentlich eine annehmbare Sache. Seht ihr, so anders sind diese Anforderungen. Das hier ist nur eine Retro-Pocket-Konsole. Da werden dann Emulatoren drauflaufen, ja, die üblichen Konsolen zum Beispiel emulieren oder eben auch kleine Casual Android Games, ja, nichts Großes in dem Sinne. Es wird auch einige spezielle Software geben basierend wird das Gerät auf Android 11 sein. Auch das ist dann eigentlich schon vollkommen irrelevant. Schön sehen die Teile aus und das ist wirklich ein Handheld-Game-Gehäuse. Also das ist kein Smartphone-Gehäuse, sondern das ist ein Handheld-Game-Gehäuse. Also richtig mit Controller dran, nicht dran gebaut, sondern die sind fest. Das ist das Gerät sozusagen, ja. Zwei Analog-Sticks, ein digitales Joypad und dann eben auch die Tasten, auch Schultertasten sind angebracht. Gibt es in Schwarz, Grau und Blau. Da hätte ich mir noch ein paar andere Farben gewünscht, aber die kommen vielleicht noch. 4000 mAh Akku, Stereo-Lautsprecher, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, USB Typ C, 3,5 mm Klinkensteckeranschluss für Kopfhörer, einen Micro-HDMI-Port mit Unterstützung für 720p Output, damit man das an einen externen Fernseher anschließen kann. Und damit hat die Firma auch wieder gezeigt, das ist ein Gerät, das so gegen die Switch positioniert ist, wenn man so will. Ja. Man kann auch mit diesem Gerät sowohl am TV als auch am Smartphone zocken. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, gut, die Leistungsdaten sind überschaubar. Top-End-Games werde ich damit nicht spielen können. Ja, deswegen heißt sie auch Retroid Pocket 3. Ja, also das heißt, man ist sich da schon bewusst, dass solche massiven Games einfach nicht funktionieren werden. Aber es wird das ein oder andere interessante Android-Game vielleicht doch drauf laufen, denn mit der geringeren Auflösung hat eben das Gerät auch nicht so viel mit der CPU zu tun. Ja, und dann ist das einigermaßen okay. Auch viele Programme, die man normalerweise drauf hat, werden dort eben standardmäßig nicht drauf sein. Das heißt, da ist auch mehr Platz und der Hauptspeicher ist nicht schon beim Booten vom Smartphone komplett gefüllt, ja, so dass eben hier möglicherweise die Performance von der Software auf dem Gerät auch nicht viel schlechter ist, zumindest von den kleinen Games, die nicht viel Leistung brauchen, ja, wird die Leistung dort aber auch nicht schlechter sein als auf einem anderen Smartphone mit viel, viel besseren Leistungsdaten, ja, weil dort eben noch einiges mit läuft im Hintergrund. Ja. Natürlich wird es Leute geben, die werden dieses kleine Gerätchen ausnutzen wollen bis zum geht nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, wenn man da einige Apps installiert, dann war es das auch mit der Performance. Dann geht das Ding total in die Knie. Deswegen denke ich, muss man aufpassen. Das ist eben ein Handheld-Gaming-Device und für Spiele, die eben nicht ganz so stark sind. Ja. Die Emulations-Games, wie gesagt, das wird im Fokus stehen, ja, und mit den entsprechenden Emulatoren und ROMs, die ihr natürlich alle im Original habt, ja, dann kann man damit auch schön spielen. Ja. Die Idee ist nicht neu, die gibt's schon ewig. Ja, alle Versuche floppten. Ja, es ist auch ganz klar. Das muss man sagen. Aber hier wird es halt sehr, sehr stark auf den Preis ankommen. Und der Preis, den hätte ich jetzt fast unterschlagen. Wenn ihr nämlich den hört, dann wisst ihr, dass die Zielgruppe unter Umständen ganz gut gewählt ist. Das Gerät kostet $119 in der Version mit 3 GB, die kann man nur empfehlen, ja, $129, so, genau, $129. Und, ja, was soll ich denn dazu sagen? Ausgeliefert wird das Teil ab dem 20. August und das kann ich nur sagen, das ist genial. Das Teil ist cool. Dieser Preis als Retro Android Retro Handheld Game Konsole, das auch noch anschließbar ist an einen Full HD Fernseher, natürlich mit 720p, also kein Full HD Auflösung, aber man kann den eben anschließen, man kann ja auch auf einen 4K an Fernseher anschließen, das ist Blödsinn. Also mit diesem Kabel Anschluss ist vorhanden, ein Micro HDMI Anschluss oder was Mini HDMI Anschluss. Das ist doch genial, oder? Micro-HDMI. Da hätte ich sogar ein Kabel für Micro-HDMI, seht ihr? Also cool. Ich finde es absolut genial. Und übrigens, ihr könnt dann zum Beispiel einen Bluetooth-Controller koppeln, wie zum Beispiel der PlayStation 4-Controller oder einen PlayStation 5-Controller könnt ihr koppeln mit dem Gerät. Und wenn ihr das an TV anschließt, weil dann ist ja die Konsole dort, die Controller sind ja nicht abnehmbar. Und dann könnt ihr hier ganz normal damit zocken. Wie cool ist das? Zu dem Preis? Das ist ja fast geschenkt. So muss es sein. So findet man auch die richtigen Zielgruppen. Und somit kann sogar ich sagen, ja, ein Gerät mit 3 GB RAM und 32 GB Speicher, ja, und 4,7 Zoll Display, ich sag das, Ist okay, kann man kaufen. Nicht schlecht. Jo. Und Motorola. Die hauen nicht so günstige Geräte raus. Bei denen kommen die Geräte, die neuen, ja, mit ja, Fantastiadenpreisen raus. Ich weiß nicht, was sie sich da vorstellen, aber es wird teuer werden, ja. Also, was das Moto X30 Pro oder das Moto S30 Pro kostet, weiß ich nicht. Aber das Moto Razr 2022, das wird so teuer sein, dass es, ich weiß nicht, das ist, vielleicht wollen sie das so positionieren wie ein Rolex, ja. Ist ja egal, dass die ständig nachgeht und aufgezogen werden muss und so, ja, und nie die richtige Uhrzeit zeigt. Aber das ist ja auch nicht so schlimm, weil es ist ja eine Rolex, die hat man am Arm, um damit zu zeigen, wie viel Kohle man raushauen kann. Ne? Vielleicht ist das Moto Razr 2022 auch so etwas, ne? So ein kleines, das faltbare Gerät, zugegeben, das ist eine schöne Sache, das ist das einzige faltbares Displaygerät, das ich als vernünftig anerkenne, ja, diese großen Dinger, wo dann beim Aufklappen, wo sowieso schon groß sind, beim Aufklappen gibt's dann so ja, so halb Tablet, ja, finde ich irgendwie, also sinnlos, extrem sinnlos. Aber das hier ist gut, weil das, wenn man das zusammenklappt, ja, dann hat man nur die Hälfte von der Höhe und dann kann man das überall hinstecken, Hemdtasche, ohne dass es rausfliegt, so, also wunderbar, wunderbar. Und wenn man es aufklappt, 6,7 Zoll AMOLED-Screen, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, 2,65 Zoll OLED-Screen auf dem Cover. Wenn es zugeklappt ist, hat man hinten noch ein OLED-Screen, wo dann zum Beispiel eine Uhr angezeigt wird. Und zwar eine schöne Uhr, wie es hier in dem Bild zu sehen ist, beispielsweise eine Analoguhr. Richtig toll gemacht. Ja, dann 32 Megapixel Front-Facing-Kamera, 50 Megapixel Hauptkamera mit 13 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und Snapdragon 8 Plus Gen 1, damit es auch im Winter schön warm wird beim Telefonieren, braucht man vielleicht auch keine Gasheizung mehr einzuschalten, wenn man nutzt mal einfach das Handy mit der Bratpfanne am Ohr und dann wird es einem schon warm. 3500 mAh Akku, 33 Watt Fast Charging es kommt mit 18 GB LPDDR5 RAM und 512 GB UFS 3.1 Storage. Das nenne ich mal Overkill. Ja, das ist cool. Also, immerhin, wenn dieser unglaubliche Preis dann letztendlich genannt wird, den ich euch jetzt noch nicht nennen kann, weil ich ihn nicht kenne, dann werden die wenigstens noch eine Rechtfertigung haben. Wir haben 18 GB RAM und 512 GB Storage, ein halbes Terabyte Storage. Wow. Also ich muss sagen, von der technischen Seite her ist dieses Moto Razr 2022 absolut fantastisch und meiner Meinung nach eins der besten Geräte, die man momentan für Kohle kaufen kann. Aber, wie gesagt, der zu erwartende Preis wird alles zunichte machen und wird es dann eben zu einem überteuerten Statussymbol werden lassen. Ja, und wenn ich etwas nicht brauche, definitiv nicht brauche, dann ist es ein Statussymbol. Ja, das X30 wird natürlich etwas günstiger werden. 144 Hertz Display, 6,8 Zoll. Ebenfalls mit einer Bratpfanne, Snapdragon 8 Plus Gen 1, 16 GB RAM, 512 GB Storage. 60 Megapixel Hauptkamera, 200 Megapixel zusätzlich, ja, und 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, 2 Megapixel Makro. Also ihr seht, Kameras könnten sehr vielversprechend sein, ja, vor allem auch eine große Linsenöffnung, so dass die Lichtausbeute besonders gut sein wird. Und das Gerät wird wohl umbenannt werden in Motorola Edge 30 Ultra. Ja, mal gucken. Und das Moto S30 Pro, das wird das Motorola Edge 30 Fusion, ja, wird das heißen. Und das hat ein 6,55 Zoll OLED FHD Plus Display, also ein bisschen kleineres Display als das Edge 30 Ultra. Hat ein Snapdragon 888 Plus Chipsatz, also den Prozessor von letzter Generation, also vor Snapdragon 8 Gen 1. Unglaublich, dass da immer noch Geräte auf den Markt kommen werden, die diesen Prozessor drin haben. Das ist mir einfach unbegreiflich, sowas. Ja? Unbegreiflich. 16 GB RAM, 512 GB Storage ebenfalls. Noch keine Daten genannt wegen den Kameras, aber da werden wir mal sehen, natürlich werden die schlechter sein als bei dem Motorola Edge 30 Ultra. Also Motorola trumpft auf, aber wie gesagt, ich befürchte, preislich werden zumindest das Motorola Razr, das interessanteste Telefon, Motorola Razr 2022, nicht sehr erschwinglich sein oder interessant sein. So, Indien möchte chinesische OEMs, also Firmen, chinesische Smartphone-Firmen, beschränken, dass die keine Geräte in Indien verkaufen dürfen, die weniger als 150 Dollar kosten. Das sind 12.000 Rupien, Sind es Rupien? Ich glaube Rupien. Ich bin mir ganz sicher, ich glaube es sind Rupien. Der Grund ist, dass die heimische Smartphone-Industrie massive Schwierigkeiten hat, die günstigen Preise aus China zu halten. Die sind schon ganz gut. Man sieht ja, also 150 Euro ist die, Dollar ist die Grenze. Das können die locker dann unterbieten, die chinesischen, die indischen Firmen. Ja. Aber dadurch ist natürlich die komplette Konkurrenz aus China weg. Die High-End-Geräte, die eben stückzahlmäßig in Indien zwar auch gut verkauft werden, aber halt nicht, noch nicht mal annähernd an denen sind, was die günstigen Geräte kosten und in Stückzahlen verkauft werden, die werden da kein Problem damit haben. Also Apple wird es nicht interessieren, Samsung wird es nicht interessieren, weil die haben kaum Geräte oder gar keine Geräte, die überhaupt in diesen Preisbereich fallen werden. Aber Firmen wie Oppo, Xiaomi und so weiter, Realme, die werden da massive Schwierigkeiten bekommen, denn die leben davon, dass sie eben extrem günstige Geräte anbieten, teilweise unter 100 Dollar, die sogar noch einigermaßen gut sind für den technischen Daten. Das darf man in Indien nicht vergessen. Ja, ich habe ja schon öfters gejammert, ja, weil Indien so niedrige Preise hat. Da muss man natürlich auch bedenken, dass die Einkommen in Indien besonders niedrig sind, also im Vergleich zum Beispiel zu einem europäischen Einkommen. Das tue ich gerne vergessen, aber trotzdem ist es natürlich in einer globalisierten Welt schon ziemlich hart, finde ich, zu sehen, wie dort Geräte verkauft werden für 100, sag ich mal, Euro jetzt, 100 Euro. Und mit Leistungsdaten, die wirklich vernünftig sind, die man auch wirklich benutzen kann. Und bei uns kosten dieselben Geräte teilweise dann 200 Euro mehr. Da wird man echt schon nachdenklich. Und ich muss mal gucken, ob ich da nicht irgendwo so eine Verbindung knüpfen kann, wie zum Beispiel bei chinesischen Händlern mit AliExpress beispielsweise sehr gut möglich ist, zu indischen Händlern, dass die dann eben mit Mehrwertsteuer und Fracht halt das Teil übersenden und dann werden die immer noch günstiger sein als die gleichen Modelle auf unserem Markt. Und natürlich, es gibt dort auch Modelle, die es bei uns gar nicht gibt und auch ziemlich gut sind. Ja. Und auch die werden sehr, sehr interessant bei uns zu importieren. Wie gesagt, wir leben ja in einer globalisierten Welt. Eine globalisierte Welt sollte nicht nur für die Firmen positive Effekte bringen, sondern meiner Meinung nach vor allem für die Verbraucher. Ja, sodass die Verbraucher auf der ganzen Welt einkaufen können, so als ob es im eigenen Land wäre. Das ist Globalisierung, meiner Meinung nach. Das andere ist nur Ausnutzung von Strukturen, um möglichst viel Kohle aus den Leuten herauszupressen. Ja, hört sich massiv an, ja, ist vielleicht nicht ganz so schlimm dann letztendlich, wie sich das anhört, aber es ist schon ziemlich hart zu sehen, wenn man eben, stell dir mal vor, auch bei uns gibt es Menschen, die müssen rechnen für jeden Euro und die hätten vielleicht auch gern mal ein Smartphone, mit dem sie auch was anfangen können, ja. Und dann sehen die, wie die Leute in Indien, die ja angeblich so extrem arm sind, sich diese Geräte leisten können. Ich sage angeblich besonders arm. Also wie gesagt, für unseren Standort ist es wohl tatsächlich so der Fall. Jedenfalls eine gewisse Schicht. Andere Schichten haben hier auch offenbar genug Geld, um sich Autos zu vergolden zu lassen und so. Aber okay, gibt's ja wohl überall. Und die Leute sehen dann, dass die Menschen in Indien sich diese Smartphones leisten können. Und hier bei uns können sie sich so ein Smartphone in dieser Klasse eben nicht leisten. Bei uns herrscht das Problem, dass die Firmen offenbar bei uns nicht wissen wollen, dass es hier auch Leute gibt, die eben zu kämpfen haben. Ja. Oder will das überhaupt jemand wahrhaben, dass es diese Menschen gibt? Egal, wie auch immer. Das könnte ich schon wieder abdriften, will ich nicht, denn ich habe es ja schon gesagt, ne, AliExpress, Smartphones, China auch günstig, aber jetzt ne India Express Smartphone noch günstiger, geil, haben möchte, ja, das wäre doch die Alternative dann zu so einem OnePlus Nord 2 oder andere OnePlus-Geräte, die sowieso nie ein Update bekommen. Ja. Übrigens, guck mal, die Inder, die sind gar nicht mehr so gut auf OnePlus zu sprechen, deswegen, wegen dieser Situation. Denn auch wenn die Smartphones dort saubillig sind, die erwarten Updates und zwar schnell. Mhm. Gut, so, damit komme ich dann auch zur App der Woche. Und die App der Woche, das war eine Rettung von eine Rettung von diesen Indie-Game Festivals, oder wie soll man das sagen? Jedenfalls gibt es dort jetzt, bei Google gab es ja wieder so eine Indie Games Awards und da stehen jetzt die Finalisten fest, ja. Also die, wo jetzt in die Endrunde da gekommen sind. Und ja, dann habe ich mal angefangen, so durchzuklicken und ihr wisst ja, ich bin sehr skeptisch gegenüber solchen Indie-Games. Ich möchte Megaproduktion haben, ja. Also, ja, ich möchte alleine schon eine Synchro beim Game haben. Die können sich die Indie-Game-Dinger gar nicht leisten, ja, sorry. Ja, ich möchte international, oder zumindest in Japan anerkannte Synchronsprecherinnen haben und so weiter. Also, das ist genau wie bei den Filmen, da mag ich die Megaproduktion, ja, boom, die epischen Dinger, ja. Diese Heimdrehfilmen, wo aussehen, als ob man die mit dem Smartphone gefilmt hat. Nee, tut mir leid, damit kann ich nichts anfangen. Da bin ich vielleicht nicht underground genug, was Filme und Spiele anbetrifft. Ja, das ist schlecht. Bei Musik ja, aber bei Spielen und Filmen nein. Da ist das Beste grad gut genug. Manchmal das noch nicht. Auf jeden Fall habe ich mich da durchgeklickt und naja, dann wurden alle meine schlimmsten Befürchtungen, ja, wurden da bestätigt. Ich war wirklich am Verzweifeln. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das sind die Finalistinnen? Das sind die Finalisten von den Games? Was waren denn dann überhaupt, was waren denn die anderen, die das nicht in diese Finalrunde geschafft haben? Also, jedes Spiel, wo ich angeguckt habe, oh Gott, nein, Grafik, Müll, Sound, Müll, Spielidee, Müll, sorry, aber ein Spiel ist bei mir nicht gut, nur weil Indie draufsteht. Also, es ist vielleicht ein Indiana Jones Game, dann können wir drüber sprechen, aber ansonsten nicht. Aber dann kam ein Spiel. Das hat die ganze Veranstaltung gerettet, meiner Meinung nach. Ja. Denn das hat gezeigt, dass es halt doch eine Möglichkeit gibt, dass ein Indie-Game gut sein kann. Ja, auch hier ist die Grafik übelst. Ja. Und der Sound, naja, viel Sound gibt's ja nicht hier. Aber die Spielart, die Spielidee und naja, das Ganze drumherum ist absolut gut gelungen. Jetzt gibt's das Spiel zwar schon länger, warum das jetzt bei den Finalisten ist, weiß ich auch nicht genau, keine Ahnung. Aber es ist zu Recht drin. Und das ist meiner Meinung nach das einzige vernünftige Indie-Game in dieser ganzen Reihe, die da drin ist, und das Spiel muss gewinnen. Ja, ansonsten hinterfrage ich alles, was überhaupt bei Google los ist. Ja. Das Spiel nennt sich Katze Kuh. Und nein, es ist nicht deswegen besonders cool, weil es mit Katzen zu tun hat. Naja, vielleicht doch, aber nicht so, wie ihr jetzt denkt. Und es ist kein Katzenspiel. Nix wie Stray oder so. Ich meine, Stray ist ja, ich gehe auf die Knie, ne? Das war im Konsolenbereich mal ein Indie-Anbieter. Die haben ein Maquette, glaube ich, gemacht. Aber jetzt würde ich die nicht mal als Indie-Game-Developer bezeichnen, sondern man hat es gesehen bei Stray als absolute Top-Game-Designer. Und Katze Kuh, ja. Wie soll ich denn das am besten erklären? ihr kennt vielleicht dieses schöne Gedankenexperiment von Erwin Schrödinger. Und habt das den Begriff vielleicht schon mal gehört mit Schrödingers Katze. Basierend darauf, ein Game zu machen, ist schon ziemlich cool. Aber dabei bleibt es nicht, das ist nur die Einführung. Es geht nämlich bei dem Spiel um Quantenmechanik. Ihr habt richtig gehört. Eigentlich, also ich bin mir nicht ganz so sicher. Eigentlich ist das Spiel, ich möchte nicht sagen für Kinder, das Spiel ist ab 12. Aber wenn ihr das startet, werdet ihr bestimmt schnell merken, dass ihr das ein oder andere durchaus noch lernen könnt. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Es ermöglicht einen richtig tiefen Einblick in diese Materie. Ich habe mich ja schon fast kaputt gelacht. Ich konnte es gar nicht glauben. Dann mache ich das auf und sehe, dass man sich da eines Informationssystems im Game bedienen kann. Das nennt sich Kiddipedia. Hat auch nichts mit Katzen zu tun. Und dort ist umfangreiches Informationsmaterial über Quantenmechanik. Und dann kann man sogar noch, wenn man weiter lesen will, sich weiter vertiefen will, PDF-Dateien herunterladen. Richtig große, umfangreiche PDF-Dokumente, die wirklich einen guten Einblick in diese Materie geben. An dem Punkt war ich schon mal absolut begeistert. Dann müsst ihr natürlich, um weiterzukommen, erstmal hier Rätsel lösen. Manche sind ziemlich einfach zu lösen, manche sind nicht ganz so einfach zu lösen. Es gibt Hilfsmöglichkeiten durchaus. Aber es gibt auch relativ viele Rätsel, um dann eben weiterzukommen. Ja, beim ersten Teil muss man in diese Quantenhalle kommen. Um dorthin zu kommen, muss man allerdings erstmal Treppenstufen finden oder einbauen. Ja, und dann geht es erstmal weiter. Um da ranzukommen, muss man erst wieder jede Menge Rätsel lösen. Also wie so ein Escape Game muss man zuerst die Rätsel im Raum lösen, um dann eben weiterzukommen in den nächsten Raum und so weiter. Also das ist eine wirklich faszinierende Geschichte hier. Ich bin perplex gewesen, ich bin sprachlos gewesen. Wie genial ist das denn? Und da muss ich sagen, eins von den wenigen Ansätzen, um die Jugend mal wieder so richtig zu begeistern. Ja, es gibt ja diese Explore Science Tage beispielsweise. Das ist zum Beispiel so eine coole Sache. Ja. Und das hier gehört mit zu diesen coolen Dingen, um eben junge Leute davon zu überzeugen. Befasst euch doch mal mit dem Thema. Das kann ziemlich cool sein. Aber natürlich auch für Erwachsene. Ich kann nur jedem empfehlen, spielt das mal, guckt euch das alles an und lernt mal ein bisschen in dieses Thema hinein. Das gibt einem ein ziemlich gutes Verständnis, warum zum Beispiel so Grundlagenforschungen, wie zum Beispiel auch mit dem James Webb Space Teleskop, entsprechend nützlich sind. Das steht hier nicht drin, aber man kann mit diesen Informationen, kann man Rückschlüsse darauf ziehen, warum so etwas wichtig ist. Warum es wichtig ist, dass Sachen, die uns eigentlich so scheinbar gar nicht betreffen, extrem wichtig sind, dass wir die erforschen und nutzen können oder wissen. Denn nur wenn man etwas weiß, kann man etwas nutzen. Warum so etwas dann wichtig ist, so eine Grundlagenforschung. Ja? Und ich bin da wirklich sehr, sehr überrascht gewesen. Das hätte ich so nicht erwartet. Das Einzige, was ich schade daran finde, ist eigentlich, dass das von der Aufmachung her sich eher an Kinder richtet oder an Junggebliebene. Das muss nicht unbedingt was Negatives sein. Ja? Ich finde es zum Beispiel ganz cool, so wie es ist. Aber es schreckt halt dann Erwachsene, ältere Menschen schreckt es vielleicht eher ab. Es ist auch ein Kritikpunkt, den ich immer wieder bei der Explore Science beispielsweise erwähnt habe, immer wieder, denn nicht nur die jungen Menschen kann man begeistern, nicht nur die Kinder kann man begeistern für Wissenschaft, ja, sondern es ist extrem wichtig, und ich glaube, das haben wir in den letzten Jahrzehnten verpasst, dass man auch die Erwachsenen, gerade die Erwachsenen, für Technik, für Hightech, für Wissenschaft begeistert. Das war mal wichtig. Abenteuerforschung mit einem Bubler zum Beispiel, ja, als es dann auch diese Shows gab, die war zwar ein bisschen Klamauk, aber die waren wichtig, ja. Wie haben die nochmal geheißen? Knopfhoff, ja, und so weiter. Aber wie gesagt, auch die Abenteuerforschung, das waren Filme oder Produktionen, da hat die Familie daheim, alt und jung, zusammen am Fernseher gesessen, haben sich diese Sachen angeguckt. Das war faszinierend, das hat die Leute begeistert. Bis heute hält meine technische Begeisterung und wissenschaftliche Begeisterung für verschiedene Felder wegen diesen Sendungen an. Natürlich auch zum Beispiel Carl Sagan's Unser Kosmos. Das habe ich als Kind verschlungen. Ja. Und noch bis heute habe ich Grundlagen deswegen, also quasi problemloser kann ich neue Sachen verstehen durch die Grundlagen, die damals gelegt wurden. Damals war ich ein Kind, aber auch später hinaus, Sendungen, die dann kamen für Erwachsene, die waren wichtig, wie eben dann zum Beispiel Abenteuerforschung und so weiter. Aber heutzutage ist das alles sehr, sehr abgeflaut. Man hat scheinbar aufgegeben zu versuchen, Erwachsene zu begeistern von Wissenschaft, Technik. Dabei wäre das immer, immer wichtiger, sehr wichtig sogar. Man sieht, wohin das führt, wenn man sieht, welche Prozentzahl von Menschen es mittlerweile gibt, die Sachen glauben, wo ich wirklich nicht mehr nachvollziehen kann, dass diese Menschen wirklich an so etwas glauben, ohne jeglichen wissenschaftlichen Beleg, Hintergrund, ja sogar, man geht sogar auf das Entgegengesetzte, und wenn man von einem wissenschaftlichen Beleg spricht, ist das sogar noch negativ gesehen. Ach, die Wissenschaft, die lügen doch sowieso nur. Das ist so traurig, und das kann uns mal Kopf und Kragen kosten in Zukunft, wenn das so weitergeht. Aber es trifft schon wieder ab. Dieses Spiel jedenfalls ist dazu geeignet, jung und jung gebliebene zu begeistern. Ich hoffe, dass sich nicht so viele Erwachsene davon abschrecken lassen, von der Optik erstmal. Wenn ihr nämlich anfangt mit den Rätseln, dann werden einige wahrscheinlich doch ziemlich schnell, hoffentlich werdet ihr aber da nicht frustriert sein, ziemlich schnell merken, so einfach ist das nicht. Das ist kein Kinderkram. Ja? Muss man so sagen. Aber lasst euch da nicht irgendwie jetzt ja negatives Gefühl vermitteln. Es ist halt so, wenn man sich mit solchen Themen nicht beschäftigt, wenn man sich mit sowas nicht beschäftigt, dann ist es halt extrem schwierig, aber genau da setzt das Spiel an und hilft Schritt für Schritt das Ganze zu verstehen, wenn man denn Quantenmechanik überhaupt verstehen kann. Ja, aber ein Einblick gibt es das auf jeden Fall. Ne? Katze Kuh, Name cool, Schrödingers Katze, mega cool. Das Experiment wird auch noch erklärt. Super cool. Und ihr tut mit der virtuellen Enkelin von Schrödinger, der Anna Schrödinger, sprechen, chatten in einem virtuellen Smartphone. Auch das ist natürlich besonders cool. Und ihr könnt dann eben diese Rätsel lösen, die von super einfach bis super knackig gehen. Und ich bin absolut begeistert. Guckt es euch an. Katze Kuh kostenlos im Play Store. Und ich glaube, da gibt es auch sonst nichts weiter. Es werden keine Daten an Drittunternehmen abgegeben. Es werden keine Daten erhoben. Es gibt, glaube ich, auch keine Werbung. Das ist deswegen so, weil das auch eine Empfehlung von Pädagogen hat. Ja, was das mit das bedeutet. Aber auf jeden Fall ist es auch von der Universität, jetzt muss ich mal gucken, ich weiß nicht, von einer technischen Uni und einer Universität, Technischen Hochschule und Universität empfohlen. Ja, weiß jetzt nicht mehr, in welchem Ort das war. Und die irgendeine Bundesagentur macht da auch mit bei der Empfehlung. Und deswegen ist es alles ganz kostenfrei, werbefrei, datenabzugsfrei, einfach nur cool. Wahnsinn. Also Katze Kuh kostenlos im Play Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer findet ihr die Links und eventuell weitergehende Informationen in den Shownotes und die wiederum findet ihr in eurem Podcast-Player irgendwo zum Aufklappen oder vielleicht sind sie schon auf dem Screen. Dann klickt einfach auf die entsprechenden Links und dann kommt ihr zu weiteren Infos zu den Themen. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.